Nein, steil ist sie nun wirklich nicht, diese These, eher Kinoerfahrung. Der Mythos Johnny Depp funktioniert nicht mehr. Immer häufiger sind wir von dem, was wir sehen, was er spielt, gelangweilt oder eher noch übersättigt. Und Mr. Depp selber ganz offensichtlich auch. Du willst, dass ich eine Maske trage? Am Anfang seiner Karriere bei der ersten Zusammenarbeit mit Tim Burton in Edward mit den Scherenhänden, da war Johnny Depp zwar Kassengift, aber sein Spiel noch wandlungsfähig. Er mixe ein bisschen Method Acting, Wesenszüge von real existierenden Personen und packe dazu: Irgendwie hast du ein Rad ab, oder? Marotten, sagte Johnny Depp damals. Das ergab tolle Filme. Du bist schräg. Du bist viel zu schräg. Benny und June, Donnie Brasco, Chocolat oder. Und dann? Und bring mich an den Horizont. Dann das historische Jahr 2003. Trinkt aus, Piraten, juhu! Fluch der Karibik, postmoderner Relaunch des Piratenfilmgenres. Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in der wunderbaren wie skurrilen Adaption von Rolling Stones Gitarrist Keith Richards wankte, lallte. Gibt's noch mehr Fragen? Trug eindeutig zu viel Kajal um die Augen und ließ auch in der dritten Fortsetzung Jack Sparrow die Kinokassen explodieren. Und leitete die Tragik eines jetzt ganz und gar erfolgreichen Schauspielers nun der Megastar ein. Von den künstlerischen Freiheiten, die Johnny Depp von Produzent Jerry Bruckheimer bei der Gestaltung dieser Kapitänsfigur bekam, hat sich der Schauspieler allerdings bis jetzt nicht erholt. Spätestens deutlich bei Lone Ranger 2013 im Kino, wo Johnny Depp die Figur des Indianers Tonto schlicht als Kopie des Piratenkapitäns gab. Viel Wanken, viel Torkeln, das ganze Gesicht unter einer Maske. Das Schiff gehört uns! Bei allen anderen Figuren aber, bei denen Johnny Depp danach ohne Wanken, ohne Torkeln, ohne Ganzgesichtmaske auskommen musste, wirkte der Schauspieler, der an sich ja gar nicht mehr Schauspieler, sondern vor allem Marke und einträgliches Kunstprodukt ist, schlicht gelangweilt. Und man sei bitte nicht so naiv anzunehmen, ein Regisseur wie Florian Henkel von Donnersmarck hätte bei The Tourist den Hauch einer Chance gehabt, solch einem Star eine Regieanweisung zu geben. Denn wenn einer das Geld bringt, dann Johnny Depp. Zumindest war das mal so eindeutig. Was genau machst du so beruflich? Willst du mitkommen? Inzwischen hat sich Johnny Depp vor allem reduziert auf diese schrulligen Darstellungen. Seine zunehmend selbstverliebte Begeisterung für Masken und Verkleidungen, für Spleens und Marotten hat ganz offensichtlich die Macht übernommen. Vielleicht ist er es ganz einfach leid, das ganze Geschäft, den Mythos, das Kunstprodukt. Gut, wir müssen uns ein gelangweiltes Spiel im fürchterlichen The Tourist an der Seite von Angelina Jolie oder in Transcendence oder Lone Ranger oder jetzt aktuell in Mordecai ja nicht anschauen. Und können lieber greifen zu den DVDs von Arizona Dream, Gilbert Grape oder Fear and Loathing in Las Vegas oder dem glänzenden Frühwerk.